zwei Orten gleichzeitig sein. Er nimmt den Reichen und gibt den Armen. Das sind Franzosen, die kommen aus Paris. Er ist unverwundbar! Sie wollen nach Mainz, die neuen Herren. Er schießt den Heer auf eine Meile vom Baum. Schinderhannes. Hörspiel in drei Teilen von Gerd Fuchs. Musik Peter Zwetkow. Regie Hartmut Kirste. Erster Teil. Er ist unterwegs. Er nähert sich. Der Antichrist. Das robespierristische Ungeheuer. Der Blutsäufer. Der Terrorist. Das Gespenst. Der Wiedergänger der Revolution. Mainz hat die Hosen voll. Aber Sie üben bereits die Aussprache seines Namens. André Jambon Saint-André. Generalkommissar des Vereindepartements. Citoyen Generalkommissar. Ich verstehe Ihre Belustigungen nicht, Veit. Was erwarten Sie? Die Revolution ist zu Ende. Susanne, bitte. Ich habe Sie in mein Haus aufgenommen, Veit, als Sie über den Rhein kamen, vom Hohen Asperg. Ich habe Sie zu meinem dritten Sekretär gemacht. Solidarität der Demokraten. Sie könnten Karriere machen. Wenn Sie nur wollten. Ich bin Franzose geworden. Mitglied der fortschrittlichsten Gesellschaft dieser Erde. Für die Deutschen ist die Chance vertan. Für sehr lange. Die Revolution ist tot. Auch in Frankreich. Sie wird zu Tode verwaltet. Ich bin auf diesen Jambon gespannt. Er war einer der 11 mächtigsten Männer Frankreichs. Jetzt hat er 2 Aufträge. Eine Straße zu bauen und den Schinderhannes zur Strecke zu bringen. Es wird ihm genauso wenig gelingen wie seinen Vorgängern. Sie sagen das mit einer sonderbaren Genugtuung, Veit. Tatsächlich? Bitte, Veit, spielen Sie etwas für uns. Es ist so langweilig. Susanne. Bitte. Schluss jetzt, Susanne. Das Verbrechen ist konterrevolutionär. Dann sind wir von der Konterrevolution umgeben. Also gut. Susanne? Er ist ein schöner Mann. Meistens geht er als Jäger. Im grünen Rock mit einem dreieckigen Hut. Er lacht gern. Er ist lustig. Er macht, was er will. Wenn der zu mir ins Fenster käme, nachts. Manchmal kommt er. Ich kenne eine, die kennt eine. Gar nicht wahr. Seinem Jüchen ist er treu. Ich würde mit ihm gehen, wenn er käme. Der nimmt nur Junge. Er hat ja auch die Mara genommen von Muhl. Die war 35 und er damals 15. Das ist ein Mann. Herr Gerichtspräsident! Becker, so geht es nicht weiter. Wollen Sie sich nicht wenigstens setzen? Ich habe mir die Akte Bückler alias Schinderhannes bringen lassen. Ja. Festnahme in Iben bei Kreuznach wegen Beraubung französischer Proviantkolonnen. Flucht auf dem Transport ins Gefängnis. Festnahme wegen Diebstahls. Ausbruch aus dem Gefängnis. Festnahme in Zusch. Flucht auf dem Transport. Festnahme auf der Weidener Mühle, Überführung ins Gefängnis Herrstein, Ausbruch. Dabei entdeckt, gefesselt und nach Oberstein, dann nach Saarbrücken überführt. Dort eingetroffen, in der folgenden Nacht ausgebrochen. Festnahme in Schneppenbach, Überführung nach Simmern, Ausbruch aus dem Turm. Was sagen Sie dazu, Bürger Becker? Sie leiten schließlich die Ermittlungen. Das ist mir alles bekannt, Herr Gerichtspräsident. Wenigstens etwas. Seit seiner Flucht aus dem Turm von Simmern hat ihn kein Polizist mehr angerührt. Und wie lange ist das her? Herr Rebmann, das weiß ich. Es ist mir gelungen, jemanden in seine unmittelbare Umgebung zu bringen. Und das ist neu. Dieselbe Akte hat Minister Fouché. Und natürlich hat der neue Generalkommissar sie gelesen. Die Verwaltung konsolidiert sich, die Polizei gewinnt Autorität zurück. Auch auf dem Hunsrück. Er hat nicht mehr lange da oben. Es ist nur eine Frage der Zeit. Jean-Bon ist unterwegs. Morgen ist er da. Und was werden wir ihm sagen? Wir machen uns doch lächerlich. Ein kleiner Strauchdieb. Man muss sich das einmal vorstellen. Gewiss, Herr Gerichtspräsident. Es ist lächerlich. Wir sind lächerlich. Nicht der da oben. Wir. Wo sind wir, Kutscher? Vor 3 Stunden bis bald, den Herrn Generalkommissar. Citoyen, Generalkommissar. In ein paar Monaten wird das Generalkommissariat abgeschafft und ich werde ein kleiner Präfekt sein. Ich habe die Flotte reorganisiert, ich habe Admiräle abgesetzt und Offiziere ausgewechselt. Ich habe Neubauten auf Kiel legen lassen und Dockbelegschaften organisiert. Das müssen Jahre sein, die ich auf Landstraßen verbracht habe. Allein die Reisen, die mich der Wohlfahrtsausschuss hat machen lassen, zur Nordarmee, in die Vendée, nach Brest, nach Toulon, Marseille und immer wieder zurück nach Paris zum Bericht vor den Ausschuss, dem Konvent. So kann das doch nicht zu Ende gehen. Lacroix hat mich gedrängt, zu ihm zu gehen. Ich bin müde, sagte ich. 3 Jahre türkische Gefangenschaft in Kerasont. Oh, wenn du dich jetzt hinsetzt, sagte Lacroix, stehst du nicht mehr auf. Ich ging. Es war wie im Theater. Er wollte mir einen Gefallen tun, dieser Bonaparte. Spielte mir den Jakobiner vor. Kameradschaftlich, jovial. Er ist erst 31, aber er beginnt schon dick zu werden. Erster Konsul und er bereitet seine Wiederwahl auf Lebenszeit vor. Das ist die Militärdiktatur. Und ich stelle mich ihr zur Verfügung.